Dokumentation. Zur eigenen Sache. Schneider kann im Internet alleine nur das vorzeigen, was er einmal gemalt, geschrieben oder an Musik aufgenommen hat. Was er geschrieben hat, das steht jetzt dafür bereit, gelesen zu werden. Was er gemalt hat, das kann man sich ansehen. Es wird sich dabei zeigen können, ob das jemandem gefällt. Und die Musik von ihm. Auch zu ihr gibt es etwas zu sagen. Diese bildet den eigentlichen Kern seiner Arbeit. Das tut sie, auch wenn seine Musik unterdessen recht einfach gehalten ist und bisher vermutlich nicht vielen Leuten wirklich gut gefallen hat.